Zum 22. Todestag von Präsidenten Kim Il-sung brachte am 30. Juni das slowenische Gedenkkomitee für den großen Führer Genossen Kim Il-sung das unvergängliche klassische Werk vom Genossen Kim Il-sung Wir verteidigen die Souveränität und das unvergängliche klassische Werk vom Genossen Kim Jong-un Das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar auf seiner Internet-Homepage.